Viel Spaß. Viel Spaß. Okay, da legen wir noch einen drüber, würde ich sagen. Moment, Technik, die begeistert, kommt jetzt. Angela. So, Markus, kannst du mich hören? Auf jeden Fall. Sehr gut. Ich musste nämlich hier mal ein Knöpfchen hin und her drücken und wir haben das gerade im Vorfeld ausprobiert, hat alles nicht so funktioniert. Obligatorisch fangen wir unsere Sendung mit Getränken an. Ich habe dich gerade gar nicht gefragt, zu vorbereitet. Auf jeden Fall, aber erstmal natürlich Buenos Dias nach Deutschland und ich habe hier ein Fino. Ein Fino? Sie. Weil der Markus repräsentiert heute den spanischen Teil der Podcaster-Szene. Der Markus ist nämlich wahrscheinlich der Teilnehmer heute hier bei der Night of the Pods, der am weitesten weg ist. Der Markus ist nämlich in Andalusien. Ist das richtig? Genau, korrekt. Und wir haben hier gesagt, wir machen jetzt hier einen Wettbewerb, wer am weitesten heute entfernt ist. Also nicht nur ich, sondern halt unseren Podcast. Also wir beide sind ungefähr 2.500 Kilometer entfernt. Wenn das noch einer toppen kann, dann ja, Glückwunsch. Ja, dann würde ich sagen, dann geben wir einen aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Ah, komm, da lassen wir uns nicht lumpen. Also, du hast spanisches Bier, du repräsentierst heute Spanien und ich repräsentiere, wie üblich, das Sauerland. Ich bin mit Feltis bewaffnet und würde sagen, wir machen auf. Da muss ich dich leider enttäuschen, das ist kein Bierfino, sondern so eine Art Sherry. Weil ich habe irgendwie keinen Bock hier auf das spanische Bier. Was ist das? Spree? Sherry. Ach, Sherry. Oh, der feine Herr trinkt Sherry. Nicht schlecht. Ja, tut mir leid, dann Prösterchen trotzdem. Prost, warte. Prost. Ach, ja. Wir machen heute ein ungelogen Quickie, haben wir uns überlegt. Zum einen fangen wir an, wie wir immer anfangen, ein bisschen erzählen hier, was gibt's so Neues. Und ich denke, da hat der Markus gerade, weil er jetzt im Urlaub ist, eine Menge zu erzählen. Und dann gibt's nicht so wie üblich von jedem eine große Geschichte, sondern wir haben ganz viele kleine Stories vorbereitet und würden uns freuen, wenn der eine oder andere da vielleicht Bock hat, auch ein bisschen mitzuraten. Ich habe gerade hier schon geguckt, bin ich eigentlich hier im richtigen Chat hier, Night of the Pots, aber da sieht man nur, dass die Leute im Dingens, aber schreiben tut da keiner. Naja, egal, wir fangen einfach mal an. Markus, wie geht's dir? Wie ist die Wetterlage? Mir ist heiß, sehr heiß. Also wir haben hier ungefähr heute mal wieder so um die 30 Grad. Die letzten Tage war es ein bisschen kühler, aber ja, man kann es eigentlich aushalten. Mit ein bisschen Fino, mit ein bisschen Vino und ein bisschen Pool und so weiter und so fort. Wie ist die Wetterlage denn bei euch? Und Amore. Also ich habe heute einen Kamin angemacht. Was? Ja, also es ist jetzt nicht total kalt, aber es hat sich schon ein bisschen abgekühlt. So in den letzten Tagen war es noch einigermaßen erträglich, aber heute fand ich schon ein bisschen frisch und deswegen habe ich gerade ein Hölzchen aufgelegt. Jetzt die alles entscheidende Frage, gibt es schon Weihnachtsgebäck? Nein, Weihnachtsgebäck, soweit sind wir noch nicht. Wir schneiden gleich mit der Familie hier Halloween-Kürbisse aus. Soweit sind wir schon vorgedrungen, aber Weihnachtsgebäck noch nicht. Nicht bei euch, sondern in den Geschäften, das meine ich, Entschuldigung. Ach so, ja sicher. Gibt es, ehrlich gesagt, das gibt es doch seit Ende August, glaube ich, oder? Also als wir gefahren sind, da gab es, glaube ich, das noch nicht. Aber ja, wenn wir dann Ende nächster Woche dann nach Hause kommen, dann können wir uns ja schon, egal. Ja, also ich kann, du kannst mir ja sagen, was ihr braucht. Ich kann es schon mal besorgen, weil bis dahin ist wahrscheinlich schon alles ausverkauft. Zu Weihnachten gibt es ja dann immer nichts mehr. Das ist mir egal. Nee, danke. Nee, vielen Dank. Nee, vielen Dank. Okay. Ansonsten, was gibt es sonst da zu berichten? Ja, ich wollte eigentlich ich glaube, Christian heißt er vom Umwumukum-Podcast. Der hat doch diese Audio-Podcast so ins Leben gerufen. Und dann habe ich mir so gedacht, oh, jetzt so 3 Wochen Urlaub, dann höre ich viel Podcast und dann kann ich das auch mal machen. Aber leider, ich habe vorhin noch mal gezählt, ich habe ungefähr so 30 ungehörte Podcast-Folgen im Catcher und ja, ich komme einfach nicht dazu und deshalb muss ich leider sagen, Audio-Postkarten dieses Mal leider nicht von mir. Ja, oh, das ist dann beim nächsten Mal. Ich hoffe beim nächsten Mal, ja. Ja, das wird auf jeden Fall was. Ja, cool. Wollen wir schon in Storys einsteigen? Hast du irgendwie eine coole spanische Story so zum Aufwärmen vielleicht, die wir anbringen können? Ja, und zwar das Thema Levante. Kurz, was ist Levante? Das ist ein Wind, der aus Südosten des Landes beziehungsweise von Afrika kommt und durch die Enge von Gibraltar, also die Meeresenge von Gibraltar, gedrückt wird, die Küste hoch, am Atlantik hochgedrückt wird und somit irgendwie so bis zu 130 km/h Sturm entstehen kann. Wenn man Pech hat, das hatten wir letzten Samstag, wo die Luft dann schön angereichert von der Wüste Afrikas, so dass man so das Gefühl hat, man oder irgendjemand hält einen Föhn in sein Gesicht. Das ist dann ganz, ganz übel. Da die erste Story dazu, und zwar, wenn dieser Levante hier ist, das geht komplett auf die Gesundheit bei vielen, vielen Menschen, also sowohl Einheimischen als auch Urlaubern, bei mir übrigens auch, in der Form, dass man Kopfschmerzen bekommt, dass einem schwindelig ist, Übelkeit, Müdigkeit und dann noch diverse andere Dinge, die ich jetzt nicht im Detail erzählen möchte. Und da die Frage, ist das wirklich so, dass so ein kleiner Wind ja solche gesundheitlichen Dinge hervorrufen kann? Da jetzt mal die Geschichte hier kurz und knapp. Jeder kann mitraten, vielleicht kann die Night of the Pots Crew irgendwelche Leute freischalten, die mitraten möchten. Auch jetzt für die nächsten Kurzstories, die lösen wir halt nicht in unserer nächsten Folge auf, sondern die direkt auflösen. Aber halt auch im Chat. Ja, das können wir gerne machen. Da müssen wir nur wissen, wen. Hand hoch. Was müsst ihr ja machen? Ich muss nur wissen, wen. Oder wollt ihr alle freigeschaltet haben? Irgendwie, wer alle. sich meldet. Nein, mach alle rein. Alle. Ja, alle. Okay. Wenn, dann wollen wir. Nee, wir wollen das hier mal ausnutzen. Okay, dann wartet einen Moment, ich kümmere mich. Sehr gut. Okay, ich kann ja schon mal ein bisschen was dazu sagen. Ich behaupte, also ich glaube, dass das stimmt. Es gibt ja in Bayern auch hier Föhn, nennt sich das ja, glaube ich. Und das hat ja auch, reagieren ja viele Leute auch extrem ja mit Kopfschmerzen, so wie du das beschrieben hast. Ich weiß jetzt nicht, ob es da noch weitere Erkrankungen zu gibt, aber das glaube ich. Also ja, und deswegen, ich sage, das stimmt, das ist ungelogen. Die anderen. Traut euch hier. Oh. Ich tippe auf gelogen. Ah, siehst du, guck mal wieder. Der Gérard. Der Gérard, der ist immer so negativ eingestellt. Nein, ich sage auch, dass es stimmt. Dann hau rein, Markus. Max? Was? Schon gut. Ja, es ist ungelogen. Also stimmt wirklich. Und so wie du auch sagtest, das ist so ungefähr mit dem Föhn da in Bayern oder in München da zu vergleichen. Allerdings ist das hier wirklich, also wenn hier bis zu teilweise 130 km/h über die Lande fegen und das mit so einem warmen Wind, also da bist du, ja, da verziehst du dich wirklich ganz, ganz schnell ins Haus. Okay. Also wir wollen jetzt, glaube ich, keine Details hören, oder? Oder wollen wir die hören? Nein, das nicht. Nein, die wollen wir nicht hören. Okay. Eine Geschichte mit Krankheiten, da kann ich nicht gegenhalten. Ich hätte eine Geschichte, die hat was mit, ich komme ja, wie der ein oder andere vielleicht schon mitgekriegt hat, aus dem schönen Sauerland. Oder ich bin zumindest dahin gezogen. Und im schönen Sauerland, da ist es ja so, dass die katholische Kirche sehr präsent ist, sage ich jetzt mal. Im Grunde ist es so, dass alle möglichen ganzen Feierlichkeiten, die es so gibt hier, Einführung irgendwie Kinder in die Grundschule, Beginn des Schützenfestes, Schulausflug oder so wie Klassenfahrt und solche Sachen beginnen immer damit, dass sich alle in der Kirche versammeln und es da so einen Gottesdienst gibt. Das ist hier auf jeden Fall ziemlich ausgeprägt. Und eine etwas skurrile Sache gibt es eben auch. Und zwar ist es die sogenannte Viehweihe. Im Frühjahr, jedes Jahr an einem bestimmten Sonntag im Frühjahr, jetzt frag mich nicht, wann da genau dieser Sonntag ist, wie das bestimmt wird, wahrscheinlich irgendwas mit Ostern hat das zu tun, würde ich vermuten, ist es so, dass das Vieh geweiht wird, um, ja, sag ich jetzt mal, ein ertragreiches Jahr quasi zu erbitten. Und da ist es dann tatsächlich, gibt's dann, ist es so, die Kirche wird präpariert, in den Gängen wird Stroh ausgelegt und es werden tatsächlich sogar Kühe in die Kirche hereingeführt und der Priester segnet die Kühe. Ist das wahr oder ist es gelogen? Also das Hallo? Viech das da für die Ernte da, aber in der Kirche? Ich weiß nicht. Ich tippe, dass es wahr. Ich sage dieses Mal, das ist gelogen. Also Erntedank, alles klar. Es gibt eine Kräuterweihe in der Kirche, das weiß ich, aber Viehweihe habe ich noch nie gehört. Ich sage, das ist gelogen. Darf ich kurz für den Chat mitsprechen? Der Nachtzug und der Kiel is calling, Christoph sagen auch, es ist wahr. Ich behaupte auch, es ist wahr. Und ich sage, es ist gelogen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mitgezählt, aber ich bin erstaunt, wie viele Leute sagen, dass es wahr ist, weil die Geschichte habe ich mir nämlich heute Morgen im Bett ausgedacht. Das mag es vielleicht irgendwo geben, aber hier gibt es das auf jeden Fall nicht. Okay, Markus, bist dran. Hau rein. Wir haben nicht so viel Zeit. Ja, ich mache weiter mit dem Levante. Und zwar Thema Gesundheit. Man sagt auch hier in der Region, wenn der Levante, der übrigens bis zu 2-3 Wochen dauern kann. Wir haben ihn jetzt mal 2 Tage am Stück erlebt und dann einmal, wie gesagt, letzten Samstag. Da sagt man, man ist so kirre im Kopf, dass man keine Verträge abschließen soll. Also jetzt nicht hier ein Brot einkaufen, sondern, keine Ahnung, ein Haus kaufen oder ein Grundstück oder ein Auto. Da sagt man, da soll man drauf verzichten, wenn der Levante ist. Ungelogen oder gelogen? Das ist gelogen. Ich habe ehrlich gesagt keine Begründung dafür, aber das kommt mir ehrlich gesagt ein bisschen zu dicke vor, wenn ich ehrlich sein soll. Also wer hätte das jetzt was mit dem Mond zu tun oder so, würde ich vielleicht sagen, das stimmt, aber ich sag's gelogen. Gute Frage, nächste keine? Frage, ich tippe gelogen. Der Christoph im Chat sagt auch gelogen. Also Markus, wenn die Story jetzt stimmt, dann hast du alle hinter das Licht geführt. Hau rein. Stimmt, und ich habe noch ein paar Storys und diese Geschichte ist ungelogen. Tatsächlich? Ja, guck mal einer an. Ja. Ja, also du hast hoffentlich keine größeren Geschäfte oder irgendwas abgeschlossen. Nee, ich habe kein Auto gekauft und kein Fernseher. Ich habe hier immer nur schön frischen Fisch und Meeresfrüchte und Knoblauch und so gekauft. Ja, gut. Da kann man auch, glaube ich, hier bei Levante nichts falsch machen, ne? Nee. Ich habe noch eine Geschichte auch aus Sauerland und da ist es ja so, Schützenfeste haben große Traditionen im Sauerland und hier in Dingenstrop, wo ich herkomme, da ist es so, dass das Schützenfest immer von sonntags bis montags geht. Wer sich das ausgedacht hat, weiß ich auch nicht, warum die das nicht irgendwie von Samstag bis Sonntag machen, aber lassen wir das. Dann ist natürlich klar, Donnerstags geht es eigentlich schon los, irgendwie wahrscheinlich, damit es noch länger gehen kann. Auf jeden Fall ist es so, dass tatsächlich sogar dann die Kinder in der Schule am Montag schulfrei haben, weil die ganzen Schulen ihre beweglichen Feiertage auf den Montag nach dem Schützenfest legen. Ist das gelogen oder ungelogen? Ich sage jetzt mal von meiner Seite aus, es ist wahr, weil ich kenne es bei uns aus dem Dorf, da wird es zumindest so gemacht wegen Brauchtumspflege. Dann schließe ich mich direkt an, das ist ungelogen. Okay. Ja, also das überrascht euch keinen? Ja, es überrascht mich irgendwie schon, aber andererseits dürfen die Länder sicher ihre beweglichen Feiertage selber aussuchen. Und wenn das so ein Schützenfest so groß gehypt wird, kann ich mir vorstellen, dass das so ist. Zur Konfirmation kriegen sie ja montags auch frei. Der Chat ist sich einig, es ist wahr. Und es ist tatsächlich wahr. Ich bin jedes Mal erschrocken, dass es wahr ist. Ich finde das echt unmöglich. Also die ganzen Leute, die mit Schützenfest nichts zu tun haben, die müssen trotzdem ihre Kinder zu Hause behalten. Naja, so ist es auf jeden Fall hier auf dem Land. Markus, bist dran. Ja, weiter geht's natürlich wieder mit dem Thema Levante. Hier ist eines der windreichsten Regionen hier unten in Andalusien. Und hier gibt es wirklich sehr viele Windräder. Und der Wind hier ist so stark, dass die Windräder so schnell drehen, dass die teilweise oben an den Flügeln, also am Motor, abbrennen, also anfangen zu brennen und dann, ja, dann erstmal stillgelegt werden. Ungelogen oder gelogen? Glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich sag mal, es gibt doch auch so Windparkanlagen in der Wüste und da ist ja weit und breit überhaupt nichts und ich möchte nicht wissen, was da für Winde wehen und da brennt, glaube ich, auch nichts. Also ich sage, das ist gelogen. Ich schließe mich an. Ich schließe mich da auch an. Soweit ich weiß, haben die Dinger nämlich Bremsen und bei zu viel Wind werden die erst gar nicht angemacht. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Der Chat sagt, das ist wahr, das ist so. Die Info kommt aus Kiel. Die kennen sich aus mit Windrädern. Und ich sage auch, dass es wahr ist. Weil ich glaube, die werden vorher abgeschaltet, wenn zu viel Wind ist. Sehr gut. Ein Punkt an Kiel und an dich. Ich habe auch Beweisfotos. Wir sind vor ein paar Tagen vom Tarifa hochgefahren. Da unten wird wirklich ein ganz, ganz starker Wind. Und da haben wir, glaube ich, so 3-4 Windräder gesehen, die jetzt stillgelegt sind. Und da oben der Motorblock war schwarz und braun. Und ja, die haben dementsprechend gebrannt. Und wenn man weiß, dass ein Sturm kommt, dann werden die im Vorfeld abgeschaltet, aber nicht währenddessen. Also, ungelogen. Okay. Wir haben jetzt gar nicht unsere Statistik hier gepflegt, ne? Also, naja, gut. Im Nachhinein, man kann doch diesen Podcast nachhören. Genau, da werde ich das mal ordentlich alles Stück für Stück rauspicken und auch alle Teilnehmer da mal so ein bisschen aufführen, wer da ganz weit vorne ist. So, mein Gefühl ist Leni relativ weit vorne, wenn ich ehrlich sein soll. Die hat es, glaube ich, das letzte verhauen, aber davor war sie, glaube ich, ganz gut. Ich habe auch wieder Sauerland. Und zwar ist die Frage, woher kommt eigentlich der Begriff Sauerland? Ich behaupte, der Begriff Sauerland kommt von Sauerampfer. Sauerampfer, das ist so ein Wildkraut, das wächst auf vielen Weiden. Und hier im Sauerland gibt es halt relativ viele Weiden. Es gibt ja auch unheimlich viel Viehbetrieb. Und dadurch, durch den Sauerampfer, hat sich irgendwann der Begriff Sauerland etabliert. Ist das wahr oder gelogen? Bist du noch da? Ich bin noch da, ich überlege gerade. Bist du vom Stuhl gefallen? Ich bin vom Stuhl gefallen, genau, richtig. Ich sag mal, es ist Sauerampfer. Ich sag mal ungelogen. Ich würde sagen, das stimmt auf keinen Fall. Ich muss auch rein. Ich bin dabei, stimmt nicht. Okay. Ja. Der Chat sagt auch gelogen. Es ist tatsächlich gelogen. Begriff kommt. Ja. Das, hier diese See irgendwann weggefallen und dann wurde es hier Suerland und so am Ende ist dann Sauerland quasi übrig geblieben. Markus. Ja, komme ich nochmal zum Thema Levante und zwar, wenn dieser hier so ein paar Tage ist. Und durch die Gassen weht und was ihr schon gesagt habt, gesundheitlich ist man da angeschlagen, man soll keine Verträge abschließen und es ist hier so, dass während eines Levantes beispielsweise ein Mensch verletzt wird oder sogar ermordet wird, dass man da dann mildere Umstände beim Gericht hier bekommt. Ungelogen oder gelogen? Das ist so absurd, dass es war. Also es scheint ja wirklich extrem viel Ausschlag, also ne, man soll keine Verträge abschließen, man wird strafmildernd behandelt. Puh. Nee, das glaube ich, ich sag, das ist gelogen. Puh, ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher, aber ich würde sagen, die Justiz steht da drüber und dann würde ja jeder, wenn die Winde sind, anfangen, weiß nicht, in eine Bank einzubrechen, den Ex-Freund zu erschießen und dann auf mildere Umstände hoffen. Ich glaube, das stimmt nicht. Da muss ich mich jetzt leider auf die Aussagen von einem Lehrer einer Sprachschule hier niederknien, wollte ich gerade sagen. Also ich habe hier keinen Juristen gefragt, aber wie gesagt, Lehrer von der Sprachschule hier vor Ort, der sagt, dass das wirklich so ist. Hier ist halt auch nicht so Riesenstädte, wo man überall in eine Bank einbrechen kann. Hier sind halt überall nur Dörfchen. Ich glaube, die Bank, die haben hier, keine Ahnung, wie 50 Euro so im Tresen, im Tresor. Und wie gesagt, ich muss mich darauf stützen, dass das wahr ist, was da der Lehrer aus der Sprachschule gesagt hat und dann halt ungelogen. Also in eine kleine Bank einzubrechen ist erlaubt, aber in eine große nicht. Oder wie verstehe ich das jetzt? Also nein. Der Chat ist sich einig, es ist gelogen. Was sagt der Chat? Der Chat ist sich einig und sagt, es ist gelogen. Ja, wie gesagt, es scheint nicht gelogen zu sein, aber vielleicht, was der Markus da auch wieder für dubiose Quellen aufgetan hat. Was hast du denn da für Sprachlehrer? Machst du da einen Sprachkurs oder was? Ich selber nicht, aber Bekannte von uns, naja. Ja, tatsächlich. Mein Gott. Sprichst du auch Spanisch? Ja, nur ein paar Wörter, also das Wichtigste, Wichtigste. Ungelogen zum Beispiel? Nee, keine Ahnung. Ah, du bist ja vorbereitet, ey, meine Herren. Ne? Für unsere nächste Sendung, ne, kannst du da mal den Sprachlehrer fragen, was das denn heißen sollte. Mit Blick auf die Uhr haue ich noch schnell auch noch einen raus. Es hat 2015 eine ARD-Produktion gegeben, Heiner Lauterbach in der Hauptrolle mit dem wunderbaren Titel Letzte Ausfahrt Sauerland. Ich muss gestehen, habe das nicht gesehen, keine Ahnung, worum es da ging. Aber es ist tatsächlich so, es wurde hier bei uns vor der Haustür gedreht. Und muss man dazu sagen, da war dann natürlich die Idee, so wenn man das Sauerland eben so filmisch auch darstellen möchte, haben sich Macher natürlich gesagt, darf da Schützenfest auch nicht fehlen. Und man muss dazu sagen, hier bei uns im Ort ist es wirklich so, das ist einer der größten Schützenvereine, die es wirklich hier in der ganzen Region gibt. Ich glaube, der Bierausschank bei den Schützenfesten sprengt alles, was so hier im Umkreis so stattfindet. Es gibt eine riesige Schützenhalle mit allem Pipapo. Aber ich weiß nicht, aus welchem Grunde die ARD hat sich gedacht, wir machen das anders. Wir filmen das nicht in dieser Schützenhalle, sondern die haben es nämlich so gemacht. Die haben quasi ein Set auf die Wiese neben der Schützenhalle aufgebaut, quasi so mit Bierzelten und so weiter. Die haben wohl gedacht, das sieht eher so ein bisschen so aus, ein bisschen wie in Bayern. Und haben das dann quasi da gefilmt und nicht in der eigentlichen Schützenhalle, wie es eigentlich irgendwie logisch gewesen wäre. Ist das wahr oder ist das gelogen? Wer hat das überhaupt gesehen hier? Ich nicht. Ja, ich glaube, es hat kein Schwein gesehen. Von daher muss ich auch wieder raten. Ich sag mal, ungelogen. Ja, ich meine, es könnte höchstens sein, dass er gerade in dem eigentlichen, in der eigentlichen Halle, weiß ich nicht, Rohrbruch, Wasserschaden aus irgendwelchen Gründen nicht gedreht werden konnte. Aber alles andere macht für mich keinen Sinn und deswegen sage ich, die Geschichte ist gelogen. Okay, und der Chat sagt, es ist wahr. Ja, und tatsächlich, es ist wahr. Ich weiß nicht, warum es so ist. Keine Ahnung. Ich glaube, vermutlich irgendwie haben sich die Fernsehmacher so ein Schützenfest einfach anders vorgestellt, als es so in Wirklichkeit ist. Und die ganze Atmosphäre und haben sich gedacht, die müssen das irgendwie selber bauen. Aber es ist tatsächlich hier vor der Haustür auch gedreht worden. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben noch, Markus, hast du noch eine winzig kurze Geschichte? Ich schau mal, warte. Ja, genau, super. Lass dir Zeit. Nee, pass auf, und zwar, komm. Und das lösen wir in unserer nächsten Folge von Ungelogen auf, oder? Okay, machen wir so. Also, wir sind hier auf dem, wir haben hier so ein kleines Häuschen und ja, so ein einigermaßen großes Grundstück und hier ist ein, ja, so ein leichter Abhang. Und wie es der Zufall so will, zweiter Urlaubstag, ich gehe hier den Rasen runter, knick um mit dem Fuß, Sprunggelenk und habe erstmal gar nichts gemerkt und abends waren wir noch essen und habe dann so geschaut und irgendwie ein bisschen dicker Knöchel, aber sonst war nichts. Ja, und am nächsten Tag wurde es immer blauer, immer bunter, immer roter und ja, dann abends hat sich herausgestellt, ich habe eine Bänderdehnung gehabt. Da hoffe ich, dass das gelogen ist. Aber wie gesagt, wir werden es auflösen. Unsere nächste Sendung ist am 12. Oktober, 20.15 Uhr. Wir sind in der Regel über Mixal auch live und würden uns wirklich freuen, wenn da Leute vorbeikommen und so wie das jetzt war, vielleicht so ein bisschen mitraten. Das war wirklich klasse. Vielen Dank dafür. Danke, dass wir teilnehmen durften und ich wollte auch nur Tschüss sagen. Markus? Ja, ich sag auch. Ein Wort für Kurz. Ja, ich sag auch.